Ihr Lieben, wir setzen unsere Serie fort. Es geht um die Angst und wir möchten angstfrei sein. Amen. Angstfrei sein. Halleluja. Und das Thema heute heißt, stelle dich deiner Angst. Stelle dich deinen Ängsten. Okay? So, es geht auch heute um das Thema angstfrei. Kann man das überhaupt? Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, hey, kann man das überhaupt, angstfrei zu leben? Kannst du das überhaupt? Ja, Amen, das kann man. Aber jeder von uns kennt Angst. Und das ist auch die Wahrheit. Jeder. Und du kennst diese Angst bestimmt auch. Ich kenne das auch. Neulich war ich beim Zahnarzt. Und sobald die Bohrmaschine angegangen ist, okay, da fühlst du irgendein Kribbeln so im Magen. Nein. Okay. Und dann brauchst du eine Spritze und sagst, ja, bitte Spritze. Gib mir Doktor die Spritze. Du bekommst Angst. Ja, und das ist okay. Okay. Du kannst Angst haben vor sich blamieren. Menschen haben Angst, sie es nicht schaffen, den anderen genug zu sein, gut genug zu sein. Oder du hast Angst vor deiner Prüfung. Okay, bereite dich aber vor, okay? Dann hast du Angst weniger. Aber das ist normal, Angst zu versagen. Weißt du, und es gibt diese gesunde Ängste und es gibt ungesunde Ängste. Aber seitdem wir auf der Welt sind, seitdem du auf die Welt gekommen bist im Krankenhaus, hast du mit der Angst zu tun. Weißt du, das Baby bekommt sofort einen Klaps. Okay? Oh, und da kommt das erste Mal in seinem Leben so ein komisches Gefühl. Was war das? Ein Schmerz. Jemand mag mich nicht. Weißt du, im Bauch von der Mutter war das so gemütlich, alles cool, alles super. Und plötzlich, als er auf die Welt ist, beim ersten Moment bekommt er ein okay. So, und da beginnt das Leben auf der Welt schon mit dieser Schreck, mit diesem Schreck und Angst. Und unsere Reaktion darauf ist immer, wenn wir Angst haben, dann machen wir so. Ah! Amen. Okay, du machst es immer so, oder du sitzt so und bleibst cool, ja, haha, haha. Na, normalerweise drückst du das aus in so einem komischen Ton, wie dieses Baby auch beim Klaps. Und Jesus sagt uns, Johannes 16, 33, schaut mal, 16, 33 in der Lutherbibel, ich lese hier Schlachter. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr, hier steht Bedrängnis. Okay? Luther übersetzt es mit Angst. In der Welt habt ihr Angst. Beides ist richtig. Okay, in der Welt haben wir Angst, Punkt. Okay, und das ist eine Feststellung, das uns auch befreit. Jesus sagt, ja, wir haben Angst. Wir haben Bedrängnis in dieser Welt. Ja, Punkt. Und das ist erstmal eine gute Feststellung für dein Leben, für mein Leben. Wir haben Ängste und manche Ängste sind real, manche Ängste sind aber unreal. Irrational, eingebildete Ängste. So, viele Ängste werden auch geschürt heute durch die Massenmedien, durch irgendwelche Gerüchteküche. Und da hörst du irgendwas, was? Nicht wahr? Ja, okay. Und wir lassen uns beunruhigen durch irgendwelche News. Ja, wir sind dann verängstigt und wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wenn du eine wahre Neuigkeit hören willst, dann höre, die Welt wird nicht besser. Es wird immer noch schlimmer. Verstehst du mich? Ja. Und das ist die Wahrheit, die wir aus der Bibel auch lesen können. Die Dinge werden nur noch schlimmer. Und ich bin nicht so dumm zu sagen, ich kann diese Welt verändern. Ich hoffe, du auch nicht. Also wir dürfen niemals diesen Kampf begehen in unserem Leben, den wir nicht gewinnen können. Du brauchst nicht zu denken, du kannst diese Welt, den Lauf der Geschichte verändern. Okay? Du kannst deine Umgebung verändern, dein Leben verändern, die Leute um dich herum, ja, da kannst du Einfluss nehmen. Aber den Lauf der Weltgeschichte wirst du niemals verändern können, die ist schon festgesetzt hier in der Bibel. Amen. So, und wir sollen andere Kämpfe aussuchen. Such dir die Kämpfe aus, die du gewinnen kannst. Und nicht die, wo du niemals gewinnen kannst. Deshalb sagt Jesus weiter, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber, sag bitte, aber. Hey, hier gehört ein aber. Wäre hier ein Punkt dann, okay, warum reden wir überhaupt darüber? Nein, es gibt ein aber und Gott sagt, aber. Halleluja. Amen. Der Beginn deiner Freiheit von der Angst besteht darin, dass du erstmal zugibst, ich habe Ängste. Okay, Punkt. So, das ist erstmal ein Beginn. Weißt du, dass viele Alkoholiker erst dann frei werden, wenn sie erstmal sagen, ich bin Alkoholiker. Ja? Die sitzen zusammen in einem Kreis und sagen zueinander, hey, ich bin Alkoholiker. Und da beginnt die Freiheit. So, und Jesus besteht auch darauf, dass wir erstmal zugeben, ja, wir haben Ängste. Okay, und dann sagt er, aber, und was sagt er aber? Er sagt, aber, seid getrost. Er sagt nicht, bleib cool, aber, bleib cool, aber, bleib mutig. Nein, sagt er nicht. Er sagt, seid getrost. Und worin besteht denn der Trost hier? Hey, er sagt, ich habe diese Ängste, diese Bedrängnis überwunden. Okay? Das heißt, er hat auch gekämpft. Jesus hatte auch Ängste gehabt. Hey, er hatte alles, was wir haben, genauso erlebt. Und er hat diese Bedrängnis und er hat auch diese Ängste gehabt. Und sogar in viel, viel, vielfacher anderer Weise. Ich habe gestern noch mal gelesen in der Bibel, wo Jesus in Gethsemane betet und sein Blut, sein Schweiß war wie Blut. Okay? Das spricht von einem Nervenzusammenbruch. Die Ärzte sagen, es gibt solche Zustände, wo tatsächlich dein Schweiß mit Blut kommt. Die Kapillaren werden zerrissen innerlich von diesem Druck. Und da kommt sogar Blut raus mit dem Schweiß. Und er erlebte diese Agonie, so steht es im Griechischen. Agonie, auf Russisch kennt man das. Auf Deutsch nicht. Auf Deutsch sagt man Todesangst. Stimmt aber auch nicht. Agonie heißt ein Kampf, weißt du. Er hatte einen Kampf und sein Körper erlebte diesen Kampf so dramatisch, dass sogar sein Schweiß mit Blut kam. So, diese Ängste hatte er, innerlich zerrissen, weißt du. Das erlebte er sogar. Und er sagt, hey, seid getrost. Halleluja. Er versteht dich und mich. Halleluja. Danke, Jesus. Amen, amen, amen, amen. Ich habe die Welt überwunden. Aber was meinst du, Jesus, wenn du sagst, ich habe die Welt überwunden? Ist die Welt jetzt besser geworden? Ist die jetzt harmlos geworden? Nein. Ja, warum sagst du dann, ich habe die Welt überwunden? Sind jetzt die Menschen die lauter Engel geworden? Nein, kannst du auch sagen. Aber was hat das denn mit der Welt zu tun? Wie hast du die Welt überwunden, Jesus? Und dann kann er dir antworten, ich habe die Welt überwunden, indem ich diese Ängste überwunden habe. Ich habe die Gefühle, die diese Welt gibt, überwunden. Ich habe die Hoffnungslosigkeit, die diese Welt hat, überwunden. Ich habe die Zweifel dieser Welt überwunden in meinem Leben. Amen. So, Jesus hat dieses alles, was wir erleben hier, als Mist, als so viel Unsinn, Schwachsinn und Blödsinn. Er hat das alles überwunden. Auch diese Hektik, die diese Welt bringt. Weißt du, du musst es überwinden. Die Sorgen, die diese Welt bringt, wir sollen das überwinden. Und diesen Kampf kannst du kämpfen und auch genau wie Jesus gewinnen. Halleluja. Amen. Überwinde diese Sachen, sagte hier Jesus. Und 1. Johannes 5,4 sagt, wie das geschieht. Wie überwinden wir die Welt? Da ist die Antwort. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ihr Lieben, es gibt eine Antwort, ein Wort, dein Glaube. Der Glaube überwindet die Welt. Weißt du, dass der einzige, also ich sagte schon im Voraus, der einzige Sieg über die Ängste ist der Glaube. Weil die Angst ist ein Gegenglaube. Die Angst ist ein negativer Glaube. Okay? Du glaubst an irgendwas, deswegen hast du Angst. Aber das ist auch Glaube. Das ist kein Wissen. Hallo? Ja? Also dein Glaube ist das Gegenteil von der Angst, von der Furcht. Deswegen ist unsere Antwort auf die Sorgen dieser Welt Glaube. Die Antwort auf die Ängste dieser Welt, ich glaube. Sag bitte, ich glaube. Ich glaube, das heißt, ich widerstehe dieser Angst, wenn ich das sage. Ich widerstehe den Sorgen, wenn ich sage, ich aber glaube. Amen. Und ich kann diesen Geist dieser Welt überwinden, nur indem ich glaube. Amen. Yeah. Und dein Glaube macht den Unterschied. Weißt du, was uns als Christen auf der Straße ausmacht? Nicht dein Kreuz hier. Okay? Und vor allem nicht dein super ernstes Gesicht. Man denkt, das ist super heilig, super ernst zu sein. Nein, niemals im Leben. Was dich als Christen auf der Straße ausmacht, ist die Gelassenheit. Ist die Gelassenheit. Ich gebe euch Frieden, hatte Jesus gesagt gerade. Vorher haben wir gelesen. Er gibt uns Frieden. Das heißt, das wird sich widerspiegeln in deinem Gesicht. Amen. Frieden. Das heißt Gelassenheit. Halleluja. Lockerheit. Das ist das, was uns als Christen auf der Straße ausmacht. Und glücklich sein. Weißt du, du kannst niemals glücklich sein, wenn du Angst hast. Amen. Ja. Okay. Also dieses glücklich sein widerspiegelt sich auf deinem Gesicht und das im Herzen wird mit Glauben beginnen. Ja, ich spüre den Frieden, weil ich glaube. Egal, was kommen mag. Amen. Das haben wir doch gesungen. Egal, was kommen mag. Herr, du bleibst mein Gott. Amen. Halleluja. So, diese Gelassenheit ist das Kennzeichen eines Christen. Und das bietet uns Jesus an. Anstatt Angst, gelassen zu bleiben. Und überwindet die Welt diesen Stress, die Unruhen, die Hektik dieser Welt, indem du gelassen bist. Und das ist Glaube. Ich war auf einer Reise in Südamerika, in drei Ländern. Und da war ich immer unterwegs, meistens mit dem Bus. Okay, Bus, Auto. Und wenn ich im Bus saß, du weißt es ja, man kann da keinen Platz aussuchen. Dann nimmst du, was kommt. Okay? Und dann sitzt du neben irgendeinem Nachbarn, der vielleicht schnarcht, der vielleicht nicht gerade sauber ist und vielleicht hat er zwei Wochen lang seine Socken nicht gewechselt, aber du musst mit ihm sitzen und das 8 Stunden lang vielleicht oder 6 Stunden lang. Ja? Und dann laufen da, in Südamerika ist überhaupt ganz total verrückt. Die kennen die Lautstärkeregler nicht. Das ist immer auf Maximum, immer, auf volle Lautstärke. Alles, was da läuft, immer auf voller Lautstärke. So, und du kannst dir nicht aussuchen, die Musik, die da läuft. Du kannst dir nicht die Filme aussuchen, die da immer laufen. Weißt du, du musst es einfach nehmen, wie es ist. So, du kannst dich natürlich ärgern. Du kannst natürlich zum Fahrer gehen, habe ich auch mal versucht. Ja, und sagen, hey, mach doch dein Ding da ein bisschen leiser. Kannst du versuchen. Er macht es für die nächsten 5 Minuten und dann wieder auf die volle Lautstärke. Und dann kannst du entweder am Nervenzusammenbruch da kaputt gehen oder du setzt deine Kopfhörer an und genießt die Fahrt. Halleluja. Versteht jemand mich, ja? Amen. Und dann kannst du gelassen bleiben. So, nimm das, was du kannst und das war's. Dein Glaube ermöglicht dir einen gelassenen Lebensstil. Merkt ihr das? Schreibt ihr hinter die Ohren. Okay? Dein Glaube ist das, was dich gelassen macht. Amen. Und ich kann die Sache nicht ändern, also dann muss ich einfach das nehmen. Kennst du den Satz, es ist, wie es ist? Es ist so, wie es ist, ihr Lieben. So, und dann ist es so, wie es ist, und das ist gut so. Halleluja. Es ist schlimm genug, ein unglücklicher Sünder zu sein, aber doppelt so schlimm, unglücklicher Heiliger zu sein, hat einmal ein Prediger gesagt. Es ist doppelt so schlimm, wenn du als Christ bist und unglücklich bist oder aussiehst. Ey, Jesus sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, ihr alle, sagt bitte alle, alle, welche, die ihr mühselig und beladen seid. Womit bist du heute beladen? Egal mit was du bist heute beladen, hergekommen bist, ob du jetzt gestresst bist, ob du verängstigt bist, egal. Amen. Du kommst zu ihm. Wir gehen zu ihm. Ich weiß, wo meine Antwort ist. Oh, ich habe auch Angst. Sei beruhigt. Sag deinem Nachbarn, er hat auch Angst. Ich kann damit auch gut leben. Weißt du warum? Weil ich meine Angst abgeben kann. Und ich weiß wo. Hallo. Amen. Oh, ich habe meine Fragen, klar doch. Aber ich weiß, zu wem ich mit meinen Fragen gehen kann und wo ich meine Antworten finden kann. So, das ist der Unterschied. Okay, wir müssen wissen und stell bitte Gott deine Fragen. Komm zu ihm. Halleluja. Wenn du besorgt bist, dann komm zu ihm. Und dann sagt er weiter, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Wow, das ist ein cooles Wort. Sag bitte sanftmütig. Sanftmütig, hey, das ist was ein. Das ist Mut, erstens, das ist Mut. Sanftmut, okay? Da muss man mutig sein, um das zu erleben. Oh. Und sanftmütig bedeutet etwas Schönes. Wenn du deine Gefühle in den Urlaub schicken willst, das ist ein Millionengedanke, okay? Wenn du mal Urlaub erleben willst in Deutschland, in deinem Zuhause, egal was da alles läuft, du willst jetzt nach Australien, nein, bleib hier. Und dann erlebst du Folgendes. Dann entscheidest du dich, ich will sanftmütig sein. Gerade jetzt für eine Stunde. Und dann plötzlich merkst du, hey, deine Gefühle entspannen sich und du liegst praktisch so in deinem Schaukel, obwohl du noch immer noch am Tisch sitzt, weil deine Gefühle sagen, hey, mein Herr, also du bist sanftmütig geworden. Du bist nicht mehr der Stachelschwein. So. Du bist nicht derjenige, der immer sein Recht haben will. Ich zeig's ihm. Zeig ihm weiter, ja. Und dann schlaf weiter oder unruhig. Nein, ich beiße mich nicht mehr durchs Leben. Ich will sanftmütig sein. Ich werde mich nicht mehr dadurch kämpfen, wo ich immer hindurch wollte. Ich werde nicht mehr beweisen wollen, was ich beweisen wollte. Ich bleibe sanftmütig. Dann gibt es Urlaub für deine Gefühle. Amen. Und Jesus hatte diese Gelassenheit. Das können wir von ihm lernen. Er war gelassen, selbst im Sturm. Kennst du das? Er ist geschlafen, obwohl die Jünger geschrien haben, wie die Weiber hier. Die haben so rumgeschrien, als ob da irgendwas wirklich war. Okay, es war Sturm und die dachten, ja, jetzt ist der Tod da. Aber Jesus schlief in der Zeit. Hallo? Er konnte schlafen. Er konnte gelassen bleiben. Und Jesus war ängstefrei. Er hatte diese Gelassenheit, selbst wenn die Leute über ihn gespottet haben, hinter seinem Rücken geredet haben, wie die Wilden. Sie haben gesagt, er ist ein Fresser, er ist ein Säufer. Und dann lächelte Jesus, wenn er das hörte. Und die anderen sagten, ja, er treibt die Dämonen mit der Kraft des Teufels aus. Er heilt die Menschen dämonisch mit dämonischer Kraft. Und dann erklärte Jesus, wie blöd die Aussage war und lächelte dabei. Weißt du, die Menschen wollten ihn von der Felsenklippe einfach wegstoßen und Jesus ging einfach durch die Menge. So, das war mein Jesus. Er konnte gelassen bleiben und er war angstfrei. Jesus ist der Vorbild. Und schauen wir auf ihn. Wenn deine Ängste da sind, dann schau auf ihn. Und wir möchten heute auch anschauen, was für Ängste Menschen in Deutschland haben. Komm, es gibt eine Studie über Sorgen und Ängste in Deutschland. Und da lesen wir von folgenden Dingen. 50% aller Menschen haben Ängste vor Armut, vor Pflegefall im Alter oder Demenz, vor Terror. Jeder Zweite da draußen. Das ist eine Studie. Ein Drittel aller Menschen haben Angst vor Kriminalität, dann vor Krebs und anderen Krankheiten und dann vor Umweltverschmutzung und Katastrophen. Okay? Jeder Dritte draußen hat solche Ängste. Ein Viertel aller Menschen hat Angst vor, hör zu, Krieg, vor Computerviren. Okay? Arbeitslosigkeit, gut. Sorgen in Bezug auf ihre Nachbarn. Und dann gibt es noch alle möglichen Ängste für Exoten, so zum Beispiel, meine Katze wird durch ein Auto überfahren, oh Gott. Ja. Oder ich sehe nicht so schön, nicht so hübsch aus, bin nicht gut genug für meinen Mann und weiß was ich. So. Und Medien multiplizieren diese Ängste in uns. Ja, sobald du deinen Fernseher einschaltest, dann sagst du, guten Morgen, liebe Sorgen. So, guten Morgen, Ängste, kommt alle zu mir nach Haus. Verstehst du? Die Medien machen das, ob bewusst oder nicht, aber wenn du das schluckst, dann bist du dran. Und die Ängste kommen dadurch. Du hörst, ein Eisbrocken ist in der Antarktis abgebrochen. Der Meeresspiegel wird jetzt angehoben. Was du nicht sagst, schrecklich. Oder Hühnergrippe ist ausgebrochen. Die ganzen 3 Hühner in Deutschland sind gestorben. Okay, ja, kann passieren. Und dann sagte Hans zu seiner Frau, jetzt sind wir dran. Nein, die Gans ist gestorben, nicht der Hans. Amen. So einfach ist das. Ja, manche Ängste sind sowas von irrational und hochgeputschte Ängste. Und wir werden bombardiert durch diese negativen Nachrichten. Deswegen schalten wir unser Fernseher gar nicht mehr an. Und die Medien versuchen auch, dich mit irgendwelchen Blödsinn zu belasten, damit du nicht an das Reale, an das Richtige denkst manchmal. Und die Furcht ist ein negativer Glaube. Du hörst etwas und dein Glaube beginnt zu wirken, weil der Glaube kommt aus dem Hören. So, höre das Richtige. Hör bitte das Richtige. Du bist hier am richtigen Ort, um was Positives zu hören. Amen. Halleluja. Wir sind hier, um das Positivste, was es gibt, zu hören. Amen. Die Wahrheit in seiner Person, Jesus Christus. Halleluja. Okay. Jesus lehrt uns, ohne Angst zu leben. Und Sorgen sind unsere Feinde. Die Angst ist dein Feind. Die Angst ist nicht dein Freund. Amen. Du sollst deine Angst ansehen als dein. Und Jesus attackiert diese Angst. Er attackiert diese Sorgen, weißt du. Er redet so ganz klar und deutlich. Sorget euch nicht. 5-mal in einer Predigt. Sorgt euch nicht. Okay. Warum? Weil das ist der Feind. Das ist mein Feind. Das ist der Feind von meinem Herzen. Er möchte mein Herz kaputt machen, dieser Feind. Angst oder Sorgen. Aber ich mache das nicht. Ich mache da nicht mit. Aha. Halleluja. Und jemand hat nachgerechnet, über 300 Mal in der Bibel steht es, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wow. Und die Psychologie unterscheidet zwischen gesund und ungesunder Angst. Okay? So, gesunde Angst, zum Beispiel dein Kind fürchtet sich vor dem Herd in der Küche. Soll er, muss er, besteh drauf. Sag ihm, das ist gefährlich, geh nicht ran. Okay, ran, Forrest, ran, geh weg davon. Okay, also vom Feuer, Angst vom Feuer. Ja, gesund, muss sein, Amen. Angst über Rot, bei der Ampel über Rot zu gehen. Da ist es, ist es blöd gelassen zu sein, über Rot zu gehen. Ha? Ich bleibe aber gelassen. Ja, kannst du machen. In der nächsten Sekunde bist du vielleicht im Paradies oder in der Hölle, je nachdem. So, Gelassenheit ist cool, aber in der richtigen Situation. Gesunde Angst. Aber so viel ist auch ungesund. Wer hat hier Angst vor Mäusen? Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Mäusen. Habt ihr überhaupt verstanden, was ich sage? Mische, Mäuse. Wer hat hier Angst vor Mäusen? Ich glaub's nicht. Ja, ja, ja, ja. Oder hast du vergessen, wo deine Hand ist? Von lauter Angst. Ja, also viele. Viele. Warum seid ihr dann nicht ehrlich? Also nochmal, wer hat Angst vor Mäusen? Ratten? Ist ein Unterschied, ja? Ratten, okay. Wer hat Angst vor Ratten? Okay, warum? Aber die fliehen doch selbst weg, wenn sie dich sehen. Die haben immer Angst vor dir. Ey, also ich habe noch keine Ratte gesehen, die einen Mensch angegriffen hat. Und die hat so gemacht, nein. Hast du jemals gesehen eine Ratte? Nein. Okay, ich hab Angst vor was anderem. Wer hat Angst vor Löwen? Löwen, Löwen, Löwen, Löwen. Alle anderen gehen nach Hause, die sind Lügner. Ich habe Angst vor Löwen. Ich habe Angst sogar vor einem größeren Hund. Das ist gesunde Angst. Amen. So, da gibt es doch wirklich einen Unterschied, was ich so, wovor ich Angst habe. Und wer hat Flugangst? Flugangst. Ja, siehst du. Aber warum? Der Flugzeug ist ein der sicherste Transportmittel der Welt. Weißt du? Viel sicherer als Auto. Aber man hat einfach diese Angst. Und wer hat Angst vor Fahrstuhl? Ja. Fahrstuhl, hallo? Fast alle sind sehr, sehr mutig hier. Okay. Aber wenn du Angst vor Fahrstuhl hast, dann lebst du länger. Das ist gute Angst. Warum? Weil dann nimmst du die Treppe. Dann lebst du länger. Also kann ruhig bleiben bei dir. Man braucht nicht dafür zu beten. Wer hat Angst vor der Bühne? Bühne. Wird man rot? Zittert irgendwas bei dir plötzlich. Ah, warum? Das ist auch unlogische Angst. Ah, okay. Aber das sind irrationale Ängste, Leute. Irrational heißt, du kannst es nicht logisch erklären. Aber selbst wenn ich dir sage, ey, das ist irrational. Oder ich sage meiner Frau, du brauchst keine Angst vor Spinnen zu haben. Wer hat übrigens Angst vor Spinnen hier? Spinnen. Ja, die meisten. Warum? Es gibt keine giftigen Spinnen in Deutschland. Nein, nie, nicht. Gibt's nie. Hey, warum hast du Angst vor der Spinne? Das ist auch unlogisch. Aber selbst wenn ich das hier einrede, hey, das ist doch ein kleines, du kannst es so machen. Aber das hilft nicht, weil das ist eine irrationale Angst. Ich kann sich einreden, ja, die Spinne ist süß, die Spinne ist süß, die Spinne ist süß. Und dann beim nächsten Moment, ja, verstehst du mich? So, wenn wir hören, das ist unlogisch, okay, aber das hilft uns nicht, leider. So, deswegen möchten wir einen anderen Weg finden, wie man von diesen Ängsten frei wird. Und ich glaube, Gott kann schlagartig einen Menschen von jeder Angst befreien. Das habe ich erlebt, das glaube ich. Allerdings muss ich sagen, die meisten Menschen erleben ihre Befreiung Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und das ist der normale Weg, wie wir diese angstfreie diese Freiheit erleben können. Und das ist das, was wir mit Jesus erleben, Schritt für Schritt. Und 1. Petrus 5, Vers 7 sagt uns, wie wir damit umgehen können: Wirft alle eure Sorgen auf ihn. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Du kannst hier einsetzen: Alle eure Ängste werft auf ihn, denn er sorgt, er schützt dich. Amen. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist ganz interessant. Werft bedeutet im Griechischen so mit voller Wucht werfen. So, Ekballe heißt es, Ekballe auf Griechisch. Okay? Du wirfst es mit voller Wucht. Du möchtest es nicht haben. Und dann musst du mit voller Wucht, mit voller Kraft, mit voller Entscheidung wegwerfen. Und wohin? Auf Jesus. Auf ihn. Ich nehme meine Sorgen weg und werfe es auf Jesus. Ich nehme meine Angst und sage, nichts, ich will damit nichts zu tun haben. Boom. Okay? Und das ist das, was geschieht, wenn du im Glauben lebst. Du sagst nicht, oh, meine liebe Angst, oh, meine Sorgen, ja, meine Sorgen, meine Sorgen. Sondern du schmeißt es weg und gehst schlafen. Und dann sagst du, ah, Amen. Dann sagst du, Jesus, das ist jetzt dein Problem. Ich gehe schlafen, okay? Du bist dran. So, wirft eure Sorgen auf ihn mit einem guten Gewissen, denn er sorgt für dich. Er nimmt es gerne an. Halleluja. Warum schleppst du diese Last rum? Frag dich selbst. Warum willst du das immer noch rumschleppen mit dir? Weil sagt doch die Bibel sagt alles. Alle eure Sorgen. Wie viel? Ist das nur 90%? Ja. Immer noch alles, oder? Alle. Okay, selbst wenn du Ski zum Beispiel, Ski, jetzt kommt die Skizeit. Wenn du Ski, Angst hast vor Ski, dann bete doch. Versuch es, schmeiß es weg und runter. Amen. Okay, 2-3 Mal auf die Nase fallen und runter und runter. Oh, und dann kommt das Gefühl, hey, ich bin frei. Amen. Amen. So kann das passieren. Oder du bleibst ewig lang oben stehen, wenn die anderen runterfahren. Und sagst, ja, ich will aber nicht. Okay. Du kannst es aber versuchen. Und dann erlebst du die Freiheit. Und Gott sagt, wirft alle eure Sorgen auf mich. Ich sorge für dich. Manche Christen sind zwar geistlicher als Gott und werfen nicht nur alle Sorgen, sondern auch ihre Arbeit auf Gott. Ja, Gott, ich werde nur beten. Nein, so steht es nicht hier. Es steht nicht geschrieben, arbeite nicht, bete nur. Sondern es steht hier, alle Sorgen wirft auf ihn. Und dann sagt Matthäus 6, 25 bis 26, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Darum, was ihr essen oder trinken sollt, aber auch nicht um euren Leib und eure Kleidung. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib nicht wichtiger als Kleidung? Ich lese hier aus der Guten Nachricht. Seht auf die Vögel am Himmel. So, da ratet uns Jesus, der nächste Vers. Er sagt, schaut auf die Vögel, seht die Vögel des Himmels an. Oh, okay, das ist eine ganz interessante Sache. Wenn du die Vögel anschaust, die Vögel sind interessante Tierchen. Du kannst dir mal so 10 Minuten, 15 Minuten mal die Vögel anschauen. Dann erlebst du eine innerliche Therapie. Das kennst du noch nicht, aber es gibt Vogeltherapie. Laut Jesus hier. Okay? Seht euch die Vögel an. Ich schaue manchmal in meinen Garten so, und vorher hatte ich Wellensittiche und dann schaute ich auf diese kleinen, süßen und ich habe etwas erlebt. Ich habe dann gesagt, Vater, wirklich steht es da und das ist die Wahrheit. Jeden von diesen kennst du. So steht es tatsächlich in der Bibel. Er kennt jeden von diesen kleinen Tierchen. Vater kennt die alle. Und die haben überhaupt keine Sorgen. Die machen sich keine Sorgen. Woher kommt der Futter? Wer putzt unser Käfig? Oh, das Wasser ist schrecklich. Oh, wer wechselt mir das Wasser? Sie glauben an den Herrn. In dem Fall in mich. Und du glaubst an deinen Herrn. Okay? Er sorgt für uns. Und dann sagt er, seid ihr nicht viel wertvoller? Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Okay, das stimmt. Viel, viel mehr bist du wert als diese Vögel. Und da kannst du Amen sagen. Und der Vater sorgt für die, das heißt für mich, umso mehr. Amen. Und Jesus spricht immer hier von dem Vater. Weißt du, weil man muss Vater kennen, um den Glauben zu haben. Weißt du, du kannst nicht gelassen bleiben, wenn du Vater nicht kennst. Die Kinder haben auch Ängste. Viele Kinder haben Ängste. Aber solange Papa weg ist, wenn Papa kommt, oh, dann ist alles wieder cool. Okay, dann streiten die wieder miteinander. Oh, alles ist wieder gut. Weil Papa da ist. So, wenn Vater da ist, dann ist alles in Ordnung. Amen. Das Leben geht weiter. Papa ist da. Und so ist unser himmlischer Vater da. Wir müssen das nur erkennen in unserem Leben. Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte lesen. Markus 5. Markus 5. Okay, lass uns nochmal die Geschichte schauen. Vers 25. Markus 5. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Die Frau hatte viele Blutungen. Vielleicht kannst du das auch von dir sagen, dass du auch Blutungen hast im seelischen Bereich oder im finanziellen Bereich. Wo hast du deine Blutungen? Und die Frau hatte eine Entscheidung getroffen. Wir können von dieser Frau heute etwas lernen. Sie hatte großartige Dinge getan. Und diese Dinge sollen wir erleben und dein Leben wird verändert werden. Erstens, was sie gemacht hat, hör zu, stoppe deine eigenen Bemühungen. Die Frau hatte sich viel bemüht, sie war bei vielen Ärzten, sagt hier Markus, und ganzes Vermögen wurde ausgegeben. Also die Frau war offensichtlich auch vermögend, sie hatte etwas im Geldbeutel und die Ärzte haben sich gefreut, weil sie bezahlt hat, aber es hat nichts gebracht, nichts genutzt. Und es wird hier betont, sie hat alles ausprobiert. Also wenn du bereits alles ausprobiert hast in deinem eigenen, in deiner Situation, wo in welchem Bereich auch immer, in einer gewissen Sache, gibt es Bereiche, wo du schon alles ausprobiert hast und es hat nichts gebracht, dann stell es fest, es nutzt nicht, es nützt mir nicht und dann stoppe deine eigene Bemühungen. Es kommt der Punkt, wo du sagen musst, ich kann meine Situation nicht ändern. Ich kann meine Krankheit nicht heilen. Ich kann meinen Ehepartner nicht verändern. So, es ist ein guter Schlusspunkt. Und wenn wir Veränderungen möchten, dann müssen wir erstmal loslassen. Die Dinge loslassen. Stoppe deine eigenen Bemühungen. Ich habe ehrlich gesagt selbst ein Problem damit, weil ich bin ein zielstrebiger Mensch. Wenn ich etwas will, dann erreiche ich es normalerweise. Und ich habe ein Problem, Dinge loszulassen in meinem Leben. Aber weißt du, es kommen Dinge, die du nicht verändern kannst, dann musst du sagen, hey, jetzt aber stopp. Und dann musst du aber weiter in dem Sinne wie diese Frau. Weil wenn du sagst, stopp und das war's, dann wächst die Verzweiflung in dir. Die Verzweiflung wird noch größer. Aber bei der Frau war nicht die Verzweiflung da, sondern der Glaube. Sie sagt, ich muss zu diesem Mann hin. Ich muss nach draußen gehen, weil sie war unrein. Vom Gesetz her dürfte sie gar nicht nach draußen gehen. Und sie sagte aber, ja, ich aber muss nach draußen. Ich werde durch diese Menschenmenge mich durchkämpfen und ich muss seinen Gewand anrühren. Dann bin ich geheilt. Das wusste sie innerlich. Und sie stoppte ihre eigenen Bemühungen und wirft auch ihre Scham weg. Das ist der zweite Punkt, was wir machen müssen. Die Scham, die Schande. Die Menschen, die etwas von dir wissen vielleicht. Und dann versuchen wir unsere Scham zuzudecken und dann durch das Leben mit diesem Scham zu gehen. Das ist nicht die Lösung. Und da sagt er, diese Frau zu sich selbst, ich werfe diesen Scham weg. Ich muss einfach dadurch. So, und wenn die Leute es wüssten, so sagten manche Menschen zu mir, was würden sie von mir denken, wenn ich das und jenes sage? Hey, du musst es offenlegen vor Gott. Geh auch zu einem deiner besten Freunde, zu einem, der dich kennt und versteht, und lass es ihn wissen. Mach es offen, damit du die Freiheit erlebst. Denn diese Scham ist aus der Hölle und kommt vom Teufel. Und Teufel kommt mit diesem Scham, mit dieser Schande in unser Leben und versucht uns da in Furcht zu halten. Und Römer 8, Vers 1 sagt, es gibt keine Verdammnis, das bedeutet auch keine Schande, kannst du in Klammerzeichen setzen, Schande oder Scham. Keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus leben. Und wer von uns will heute diesen Gewand von Jesus anrühren, um frei zu sein, um frei zu werden von diesen Blutungen, seelisch, egal welcher Art, oder von deiner Angst frei zu werden. Weil du sagst, ich kann mich nicht verändern, ich kann mit dieser Angst nicht fertig werden. Ich habe immer noch meine Sorgen. Ja, Pastor, ja, aber ich habe immer noch dasselbe. Okay, dann stoppe deine eigenen Bemühungen und geh zu ihm. Geh durch diese Menschenmenge, wie diese Frau, durch deine Zweifel, geh zu ihm. Und dann kommt die Freiheit. Sie sagte ihm, die ganze Wahrheit steht hier. Und sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie hat ihm nicht nur teilweise was erzählt, die ganze. Und Wahrheit und Freiheit gehören zusammen. Wahrheit und Freiheit. Wahrheit und Freiheit. Dann ist der Mensch frei. Wenn wir das auch offen sagen, du gehst zu Gott, du gehst zu einem Menschen, wo du es offenlegst und dann wirst du frei. Und dann gibst du deine Ängste ab. Ich gebe meine Angst ab, ich habe die ja, aber ich gebe die ab. Und wir haben Fragen, aber wir geben die ab. Und diese Frau hat alles ausprobiert. Und du kannst auch sagen, Mensch, ich habe schon auch alles ausprobiert. Ja, aber dann weißt du jetzt den Weg, wo du jetzt gehen musst. Und die Frau zeigt uns, wohin. Zu ihm. Er ist die Lösung meines Problems. Und deine Zweifel sind okay. Deine Ängste sind okay. Deine Fragen sind okay. Aber bleib nicht dabei, sondern geh dadurch und nimm diesen Geist des Kämpfers an. Eckballe. Ich werfe. Ich will damit nicht leben. Geh durch diese Zweifel hindurch. Geh durch deine Angst hindurch. Und dann erlebst du die Freiheit, indem du Jesus berührst. Berühre ihn heute Abend. Berühre ihn heute in diesem Gottesdienst. Berühre ihn auch morgen, wenn du diese Angst wieder verspürst. Komm zu ihm jeden Tag. Schritt für Schritt, die Freiheit kommt.